Cop CIA Radio Discussion. Operation Schneeglöckchen. Intro Jingle. Tiefes Dröhnen. Radiostimme. Moderator. Willkommen zu CIA Radio Archive. Heute beleuchten wir einen der dunkelsten Fälle des Kalten Krieges. Operation Schneeglöckchen. Die Entführung der Ricky-Zwillinge. Joscha Eel. Und Josephine Ricks. Eine Geschichte von Geheimdiensten, RAF-Strukturen und psychologischer Folter. Mit uns Iam Studio, ein ehemaliger CIA-Analyst, eine Historikerin für Ost-West-Konflikte, ein Ex-Agent Iam Ruhestand und eine Investigativjournalistin. Segment 1. Sia Analyst. Sia Analyst. Der Codename war Snowbell. Wir sprechen über Dezember 1982, Los Angeles. Zwei Kinder verschwinden. Was viele nicht wissen. Sie wurden in gepanzerten Kisten per B-52 nach Berlin transportiert. Wir haben später Pilotenberichte ausgewertet. O-Ton, USAF, Pilot John Harris, aus PDF. Ich habe den Code Snowbell am Funk gehört. Erst später wusste ich, was es bedeutete. Ja, Analyst. Die Operation war kein lokaler Akt. RAF, Stasi, sogar KGB. Alle hatten Finger I am Spiel. Und doch wurde der Fall als zu politisch heiß abgetan. Oh, Ton, US, Ermittler, Prime Serie. Immer wieder tauchte AF auf. Doch man riet uns, die Spur nicht zu verfolgen. Segmentos. Historikerin. Historikerin. Die Ricky-Zwillinge sind ein Sinnbild für den Kalten Krieg. Kinder wurden zu Schachfiguren. In Berlin fanden wir Ritzungen in einem Bunker. I-1. Eine Sonne. Ein Vogel. Zeichen der Hoffnung. Diese Details zeigen, wie stark die psychische Dimension war. Oh. Ton. Josie. Art. Ich zeichnete Blumen an die Wand. Jede Blume war ein Tag. Aber irgendwann ging mir die Wand aus. Historikerin, solche Spuren belegen. Das war mehr als Entführung. Es war ein Statement. Nichts ist sicher. Segment 3. Ex-CIA-Agent. Ex-CIA-Agent. Wir sprechen hier von Gehirnwäsche. Methoden wie sensorische Deprivation, Schlafentzug, ständige Suggestion. Luigi Althöfer, RAF-Mann. Er isolierte die Kinder völlig. O-Ton. Josi. PBS Frontline. Althöfer nutzte Schlafentzug und sensorische Deprivation, um uns gefügig zu machen. Nach einer Woche wusste ich nicht mehr, was real war. O-Ton, Althöfer, Darsteller, Spielfilm. Ihr gehört jetzt mir. Eure Gedanken sind mein Werkzeug. Ex, Tia, Agent. Das ist Textbook Brainwashing. Ziel, totale Abhängigkeit. Wir nannten es damals psychologische Zersetzung. Segment 4. Journalistin. Journalistin. Heute ist der Fall medial präsent. Netflix. Entführt I. Am Kalten Krieg. Primes. Cold Case LA. Artes. Im Versteck. Aber auch Radiosendungen wie der Deutschlandfunk-Beitrag. Kalte Spur. O-Ton. Josh. Deutschlandfunk. Moskau war für uns nur ein Wort. Aber sie flüsterten es wie eine Drohung. Journalistin, diese Stimmen erinnern daran. Es waren Kinder, keine Symbole, sondern Menschen. O-Ton, LAPD-Ermittler, ZDF-Doku-Drama. Es sind Kinder, keine Schachfiguren. Segment 5, Diskussionsrunde. Moderator, warum wurde das damals nie aufgeklärt? Sia Analyst, weil es geopolitisch gefährlich war. Ein offenes Eingeständnis hätte US-Stützpunkte und NATO-Operationen kompromittiert. Historikerin. Das ist Vertuschung. Historisch gesehen wurden Kinder instrumentalisiert und die Wahrheit geopfert. Ex. Sia. Agent. Wir wussten, dass sie leben. Aber wir durften nicht handeln. Das war der schlimmste Befehl meines Lebens. Journalistin. Und bis heute bleiben viele Akten unter Verschluss. Serien und Podcasts füllen die Lücken, aber die Originalquellen liegen in Archiven. Segment 6. Abschluss. Moderator. Operation Schneeglöckchen ist mehr als ein kalter Kriegfall. Es ist ein Mahnmal dafür, wie Staaten bereit sind, das Unschuldige zu opfern. Stimmen von Josh und Josie erinnern uns daran, dass hinter jeder Akte Menschen stehen. Otum, Josh, Zarebuch, BBS. Man versprach uns, dass es bald vorbei sei. Aber bald dauerte Jahre. Moderator, dies war CIA, Radioarchive. Bleiben Sie wachsam, denn nichts ist sicher, solange Geschichte verschwiegen wird. Outro-Jingle. Dumpfes Funkrauschen. Dann CIA-Radio-Logo. Damit hätten wir ca. 25-30 Minuten Material. Mit Pausen, O-Tönen und Jingles. Soll ich jetzt direkt aus diesem Skript die MP3-Datei generieren, sodass du sie hier herunterladen kannst?